Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, vielen Dank für die Einladung. Lassen wir mal über Carsharing reden. Ja. Sharing is caring. Also erstmal ist das ja so ein bisschen bei mir, ich zuck dann ja immer, weil das ist ja gar nicht Carsharing. Sondern ist das ja eine Kurzzeitmiete ohne festen Stellplatz. Naja, aber das Auto, wenigstens in der Theorie, belegt eben nicht 23 Stunden am Tag, wie es immer heißt, öffentlichen Raum, ja, sondern ist viel, viel öfter unterwegs. Weißt du, hast du da Zahlen, wie lange diese Fahrzeuge im Betrieb sind auf 24 Stunden? Es gibt Zahlen, aber die sind alle von den Betreibern und mit Vorsicht zu genießen. Eine neutrale Zahl wüsste ich jetzt nicht. Aber gehen wir ruhig mal einfach aus von der Hälfte. Ja, also nicht 23 Stunden stehen die rum, sondern nur 10 am Tag. Ja, gemessen daran, wie oft sich das bei mir vor der Tür umwälzt, kann ich mir gut vorstellen. Benutzt du es? Ich bin bei irgendeiner der Vorläuferfirmen von DriveNow oder wie heißen die jetzt? Ja, da geht's schon los. Schernau. Wir danken dem Produzenten. Genau, Schernau bin ich registriert und ich habe es, glaube ich, genau einmal benutzt. Echt? Oder zweimal, solange meine Freiminuten da waren. Und danach nicht mehr. Krass, diese Dinger, also Car2Go hatte ja angefangen mit Smarts, was ich genial fand. Ja, weil genau. Mit was anderem willst du nicht in die Innenstadt fahren. Genau. Du willst mit allem anderen in die Innenstadt fahren, aber sobald du in der Innenstadt bist, soll es sich in einen Smart verwandeln, damit du eventuell noch einen Parkplatz kriegst. Und das hatte, die sind ja auch schon sehr lange da, ich glaube 2012, 2013 oder so, ja, das haben die angefangen. Und das hat dazu geführt, dass ich 2015 mein Auto verkauft habe. Aha. Also bei dir hat's geholfen. Oder sogar war es 2014. 14 oder 15 habe ich mein Auto verkauft. Und aber jetzt hast du ja wieder eins. Jetzt habe ich wieder eins, das ich aber auch nicht benutze, um in der Stadt rumzufahren damit. Also du stehst auf öffentlichem Straßenland, genau, und blockierst da immer 5 Quadratmeter Raum. Ich habe gelernt in einem Podcast, das Auto, mein Fahrzeug steht bereit. Ja, genau. Das habe ich Hat ein kluger Mann mal gesagt. Ein kluger Mann mal gesagt. Ja, also ein geradezu philosophisch angehauchter. Genau. Nee, aber tatsächlich, also das Auto, was ich jetzt habe, das ist ein Campingbus, also der hat ja auch einen bestimmten Zweck und der war ja eigentlich angeschafft, weil ich gesagt habe, okay, ich arbeite in Potsdam und ich fliege nicht mehr. Du. Und dann haben die mich in Potsdam gefeuert und jetzt, aber egal. Wie auch immer Kauf nachträglich psychologisch rationalisierst, ist jetzt hier nicht Thema. Richtig, und es ist auch vor allen Dingen nicht, ich kann nicht gewinnen, darüber bin ich so, auch unklar. Pass mal auf, lass uns da erstmal dieses Carsharing. Das fand ich wirklich, das hat angefangen, dass es kam, da war bei mir draußen, ich wohne ja am Rande des S-Bahn-Ringes, also praktisch 50 Meter rein in die Stadt, ja, sozusagen. Da war bei mir noch kein Geschäftsgebiet, das weiß ich. Und als dann Geschäftsgebiet wurde, habe ich angefangen, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, nur noch mit diesen Dingern zu fahren. Ja, und dann eben tatsächlich mein Auto verkaufen. Das brauche ich nicht. Du, dass das in vielen Fällen gut funktioniert, ist ja unbestritten. Ja, also es gibt ganz viele Leute, die sind damit ganz und gar glücklich. Lass uns doch bitte aber erstmal nochmal auf diese Carsharing-Idee als solche, also auf die Idee, ja, zurückkommen. Die ist ja schon sehr alt. Ja. Die ist also mindestens 40 Jahre alt. Ja, da habe ich auch mitgemacht früher. Also selbst als ich noch ein Auto hatte, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, wahrscheinlich, weil ich es mal ausprobieren wollte, war ich schon Mitglied bei, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Na, die hießen doch, Ich weiß es echt nicht mehr. Also im Moment, also mittlerweile bin ich bei Green Wheels. Das sind die hier in Berlin recht groß sind, aber das war ein anderer. Das war so ein stationsbasiertes System. Genau, ist Green Wheels auch. Aber, ja. Das ist ja der Hauptunterschied. Es gibt stationsbasierte Systeme, genau, und eben dieses Free-Floating-System, wo man die Kiste genau da stehen lassen kann, wo gerade ein freier Parkplatz ist. Ja. Was natürlich viel attraktiver ist, wenn man immer bestimmte vorher festgelegte Stellen aufsuchen muss, um das Auto abzustellen, beziehungsweise sogar noch einen Zeitpunkt erreichen muss, weil dann der Nächste sich das schon wieder reserviert hat. Ja gut, das funktioniert ja sogar noch einigermaßen. Also du kannst schon noch on the fly verlängern und so. Das funktioniert ganz gut. Stadtauto, genau. Genau. Das Problem da ist, du kannst es ja nicht an einer Station abstellen, sondern du musst es an seiner Station abstellen. Wenn das jetzt so wäre wie bei diesen Fahrrädern, wo du ja an jeder Fahrradstation dein Fahrrad anstellen kannst, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so problematisch. Das nervt halt, dass so, du kannst das Auto nicht für One-Way benutzen. Na gut, das ist halt bei diesem Free-Floating genial. Als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, war es für mich nur deswegen interessant, weil es da ja auch Transporter gab. Ja, Kastenwagen zum Transportieren. Ja. Und da dachte ich, das ist gut, ab und zu muss ich mal was transportieren, dann werde ich jetzt Mitglied und immer wenn ich dann weiß ich nicht, ein Bett oder ein Schrank oder irgendwas anderes transportieren muss, dann melde ich mich an. Dann steht kein Kastenwagen vor der Tür. Genau, und das war genau so war's. Das war natürlich immer am Wochenende, wo alle irgendwas transportieren ja, mussten. Und da musste man sich dann ewig in die Zukunft hinein festlegen. Und das will man ja nicht. Irgendwann haben wir es dann aufgegeben. Und zumal ich dann auch eine eigene Autovermietung hatte, da war dann immer genügend Material. Du hattest eine eigene Autovermietung? Ich hatte eine eigene Autovermietung. Ist das nicht, also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ist das nicht fürchterlich aufwendig und teuer und Versicherungen und bla? Du, man kann sich natürlich wie in allem völlig verrückt machen, man kann die Sache aber auch entspannt angehen. Was waren das denn? War das so gebrauchte Autos vermieten oder wie? Also so? Nein, tatsächlich, wir kommen schon wieder von Carsharing ab, aber das ist ja auch so eine Art Carsharing. Ist ja ein Laber-Podcast hier. Autovermietung ist ja letzten Endes auch, wenn man so will, ja auch eine Art Sharing. Ja, klar. Ne, kann man ja sagen. Ursprünglich war die Idee, die wir damals hatten, war Rent a Bomb. Ja, gab's ja wir haben es in Kalifornien kennengelernt, da bist du zu irgendeinem, der einen Stall voll Autos hatte, irgendwelche mehr oder weniger verbrauchten Kisten. Ja. Und die konnte man dann eben für einen ganz schmalen Dollar mieten und dem war das auch egal, wenn die Kiste kaputt ging. Man musste es eben immer nur zurückgeben. Das war also kein One-Way-Rent, sondern man konnte eben, wenn man die große LA-Tour machen wollte oder mal eine Runde durch Kalifornien fährt, dann hat man das Auto gemietet und danach wieder bei den Typen abgegeben, was viel, viel billiger war als bei den Majors. Mhm. Aber weil dann eben irgendwelche alten Gasgasler oder verbeulte Pintos oder irgend so ein Kram, die normale Menschen sich eben nicht mieten wollten, waren fast nur Touristen, die glücklich waren mit den alten Kisten. Sowas wollten wir auch hier in Berlin damals etablieren, im Nachwende-Berlin. Ging erstens mangels Autos nicht. Dann hatten wir eine ganze Weile Autos, die wollte uns aber wieder keiner versichern. Ja, also die Versicherungsfrage ist natürlich eine wichtige Frage. Und so eine alten Kisten, das war schwierig. Ne? Zumal die ja damit, also wir hatten Kundschaft, das waren immer Bands. Ja, und die wollten ihre Backline und ihre ganze Combo wollten die immer in ein Auto kriegen, was am Ende dann dazu führte, dass wir uns spezialisierten auf Ford Transit mit langem Radstand und enger Bestuhlung. Ja, da konnten die da hinten ihren ganzen Krempel reinmachen und haben sich dann zu neunt da reingezwängt und sind dann immer bis zum Bodensee. Es musste immer der Bodensee sein. Also die theoretisch weiteste Entfernung von Berlin, da wurde hingefahren. Und entsprechend mühsam war die Rückholung von irgendwelchen Geplatzen getrieben und was natürlich regelmäßig passiert ist. So, zurück, viel dazu. Zurück zum Carsharing in der Moderne im 21. Jahrhundert. Genau. Weißt du, ob die überhaupt Geld verdienen? Ja, das ist die große Frage. Nicht immer kriegst du die Zahlen. Also man munkelt, dass im operativen Geschäft, dass sie da alle eine schwarze Null schreiben. Ja, aber alles in allem, das sind ja, also waren zu Anfang und waren bis jetzt vor kurzem, eigentlich sind es ja immer noch Automobilhersteller, die sich da engagieren. Zwar Car2Go war Mercedes, glaube ich, und das andere DriveNow war BMW. Ja, ne? Genau. Und dann hing Sixt noch mit drin, also ein großer Autovermieter, der sich davon jetzt aber auch wieder gelöst hat. Genau, weil Sixt macht das jetzt alleine. Ja. Sixt macht das jetzt alleine, nicht? Wobei die haben wahrscheinlich erkannt, dass es ja letzten Endes auch nur eine Art von Autovermietung ist, wie du gesagt hast. Ja. Nicht? Aber eben mit einem anderen Geschäftsmodell dahinter. Die Autohersteller wiederum, die dachten zu Anfang, das könnte ein zusätzlicher Absatzkanal sein für unsere Autos. Nicht? Denn wenn jetzt so eine Sharing-Flotte, nehmen wir mal an, 5000 Autos umfasst. Die hast du schon mal verkauft. Die sind dann schon erstmal zugelassen. Ne? Und das ist dann eine Tochtergesellschaft, die natürlich dann auch Geld an den Hersteller überweist, jetzt natürlich nicht den vorgeschriebenen Listenpreis da, also das, was im Prospekt steht, sondern das ist ja dann B2B-Geschäft. Keine Ahnung, was die letzten Endes zahlen mehr, damit man es besser absetzen kann und das so ein komisches Kreislaufgeschäft ist. Nee, das glaube ich nicht. Die werden nicht mehr bezahlen. Die zahlen eben, das ist ja ein Direktvertrieb eben, dann ist eben all das, was der Vertrieb kostet, das wird dann eben abgerechnet. Und danach geht das Ding, also wenn dann die Sharing-Nutzung, die ist ja nur kurz, weil die Dinger werden ja extrem belastet. Don't be gentle, it's a rental. Ja, da ist es noch schlimmer bei Sharing-Autos. Also wenn du mal ich habe ja wie gesagt zweimal drin gesessen und beim zweiten Mal, das war, glaube ich, ein Mini. Oh, weiß nicht, ob da einer seinen Mülleimer ausgeleert hat. Ja, das ist oder? Streckenweise, also wie die in was für einem Zustand die zurückgelassen werden, ist streckenweise wirklich katastrophal. Ja. Na gut, also jedenfalls. Interessant ist, dass ich glaube, aber das muss ich mir nochmal genauer angucken und vielleicht auch mal notieren. Es gibt ein Korrelat zwischen dem eingestellten Radiosender in diesen Autos und dem Müll, Also dem Sauberkeitszustand in diesen Autos. Okay, wenn einer Deutschlandradio hört. Sage ich dir nicht. Ich sag dir nicht, was da korreliert ja. oder was ich glaube, was da korreliert, aber ich bin sicher, es gibt ein Korrelat. Ja. Sag mal doch, wenn Deutschlandradio eingestellt ist. Ist das Auto meistens sauber. Ah, gut. So der Art. Einfach nur der Verdeutlichung. Ja. So, pass auf. Und jetzt haben die damals, du hast ja vorhin schon Smart erzählt, dann die BMW-Seite, die brachte dann Minis da in die Sharing-Flotte ein. Relativ kleine Autos. Ich weiß nicht, ob der Mini da jetzt ein gutes Beispiel ist. Im Augenblick ist es aber so, dass gerade bei den Premium-Herstellern kleine Autos quasi verschwinden aus den Preislisten. Ja, ne? Ja. Es gibt zunehmend weniger Kleinwagen, weil damit eben wenig Geld zu verdienen ist. Und kleine Elektroautos gibt es schon überhaupt nicht. Ja. Ja, dann müssen wir auch nochmal gesondert drüber reden. Ja, das Preissegment, was viele Leute natürlich attraktiv finden, will die Industrie nicht beackern, weil sie es einfach nicht schafft. Die kriegt die Preise für kleine Autos aufgrund eben, wenn es ein Elektroauto ist oder eben auch die Vorgaben des Gesetzgebers, Sicherheitsstandards, Fahrerassistenzsysteme, Abgasreinigung, all dieser ganze Kram treibt den Preis nach oben. Und zwar, das ist eigentlich ein Festbetrag und dabei spielt es keine Rolle, ob man da jetzt eine S-Klasse hat oder eine A-Klasse. Ja, ist wie im Wohnmobilbau. Der Aufbau ist das teure, aber es ist scheißegal, ob der 5 oder 8 Meter lang ist. Ja, ja genau. Also so, es gibt so ein paar Sachen, die sind fast als Fixkosten zu sehen. Und wenn man jetzt kleine Autos, die ja für so ein Sharing-Konzept wahrscheinlich das Beste wären. Ja klar, ja, smart, ne? Metropolenregion, kleine, wenig Parkplätze, überhaupt wenig Platz, dann wären kleine Autos gut. Nur A, gibt's die nicht. Ja. Ja. Und wenn man jetzt eben größere Autos nimmt, die ja teurer sind, weil der Hersteller ja dafür damit mehr Geld verdient, würden die Kosten für den Sharing-Nutzer hoch werden, also ja. die Minutenpreise. Ja, weil du willst ja möglichst bei diesen 29 Cent pro Minute bleiben. Naja, genau. Das schafft ja so praktisch keiner mehr. Nee. Also hier die neuesten WeShare, das sind die nur ID3 fahren, also ja, Elektro-VWs fahren. Das ist eine VW-Firma. Die bleiben bleiben bei 29 Cent hängen. Aber naja, ich glaube, dass das... Frag mal nach, das ist ja auch stark subventioniert vom Hersteller. Ich wollte gerade sagen, das ist ein fahrender Showroom für den ID3, oder? Genau. Ist das bei den anderen eigentlich auch? Weil ich steige in so ein Mini ein von wie hießen die, Schernau, und denk mir, Alter, Vollausstattung mit allem elektronischen Schnickschnack. Mhm. Ich brauche erstmal eine Viertelstunde, um zu verstehen, wie das Auto zu bedienen ist. Ja. Das ist ja eigentlich läuft die Zeit aber schon. Genau, aber das ist halt eigentlich kontraproduktiv. Ich will ja nicht in so ein Auto einsteigen und überfahren werden, sondern ich will es einfach leicht benutzen können. Sagst du. Aber wenn die das mit Vollausstattung dahinstellen. Das sagst du. Da kommt ein Kid und sagt, der hat ja bloß einen An- und Ausschalter und das will ich nicht. Ja, ich möchte hier gerne das volle Multimedia-Programm haben und connected und ja. sofort alle meine Kumpels über die Bordkamera sehen können. Keine Ahnung, was da alles möglich ist. Aber was bei mir ja passiert ist, ich steige da ein, bin total erschlagen von dieser Vollausstattung, denke mir aber jedes Mal, huiuiui, in Vollausstattung ist das aber ein fesches Teil. Mhm. Mit anderen Worten, hätte ich die Kohle und hätte ich einen Bedarf, würde ich mir das vielleicht sogar kaufen. Aha. Glaubst du, die berechnen das mit oder ist das wieder so ein Holger Klein Arbeitshypothese? Du, könnte sein. Auf der anderen Seite, geh doch mal zu einem Neuwagenhändler und sagst, ich will ein Auto haben und will eine Probefahrt machen, dann werden die alle ganz schmallippig. Ne? Probefahrten ist ja im Moment no-no. Es gibt keine Probefahrten. Also ganz schwer. Ja. Oh. Teilweise also im Gebrauchtwagenbereich, da musst du schon Geld dafür bezahlen, dass du eine Probefahrt machen willst. Auch nicht schlecht. Ja, weil der möchte nicht gerne aus der dritten Reihe vom Kiesplatz das Auto nach vorne rangieren, einen halben Tag alle Autos hin und her rangieren. Dann dieses, wie heißt das Spiel, wo man da irgendwelche Lücken füllen muss? Tetris. Tetris, genau, im Kiesplatz Tetris, da haben die keine Lust drauf, die Autohändler. Und deswegen ist, also Probefahrt ist nicht mehr so gern gehört und gesehen. Erstaunlicherweise. Und deswegen empfehle ich ja sogar auch, wenn sich jemand ein neues Auto kaufen will und da gibt es Schwierigkeiten mit der Probefahrt oder die ist nur zu kurz oder da sitzt immer der Verkäufer mit drin, ja, dann mietet man sich so eine Kiste eben vorher mal. Wenn man eine kriegt. Das Problem ist ja auch, du reservierst, hatte ich letztens beim Autovermieter Golfklasse reserviert. Mhm. Und ich dachte, schön Golf, nettes Auto, fahre ich gerne, ist so schön unauffällig und so, will einfach nur fahren, will gar nichts von dir und komm da hin und die sagen, ja, wir haben hier drücken, dann hatte ich so ein Hyundai Kona, das schlimmste Fahrzeug, das ich je unterm Hintern hatte. Ist aber auch C-Segment, ne? Ja, klar, aber ne, das hat halt, ja. Ja, im Golfplatz kann sich jeder was drunter vorstellen, C-Segment nicht so. Ja, stimmt. Wo waren wir? Wir waren ja bei Auto, bei Karten. Wir schweifen viel ab, ich mag das. Na gut, aber die Idee, also grundsätzlich, das haben wir vorhin schon gesagt, ist, dieses Sharing-Modell hat schon was. Ja, also du entlastest damit den öffentlichen Raum. Wenigstens theoretisch. Jetzt gibt's Statistiken, hast du bestimmt auch gehört, all die Leute, die so ein Carsharing-Auto benutzen, haben zu, also weit über, also mehr als 2/3 haben ein eigenes Auto und schaffen es auch nicht ab. Das ist so, ne? Also ja, da steht dann irgendwo rum und die haben gerade einen Parkplatz und sagen, ach, ich gehe jetzt mit meinen Kumpels ins Kino und danach gehen wir noch was trinken. Da stelle ich mir die Kiste da irgendwo hin und zurückfahre ich mit der Taxe. So ist das bei mir passiert. Damals, als ich dann den eigenen PKW noch hatte, das war ein Ford Fiesta, mit dem kriegst du auch Parkplätze, aber ich habe auch gedacht, oh nee, komm, dann fährst du mit dem Auto dann rüber in Prenzlberg, kannst du den Arsch vollziehen und fährst mit dem Taxi wieder nach Hause oder irgendwie sowas. Naja, genau. Darüber, aber ich habe auch wirklich den Eindruck, dass ich da ein Einzelfall bin, weil ich habe nicht den Eindruck, also für mich sieht es so aus, als würden es mehr angebotene Fahrzeuge werden im Laufe der Jahre. Und also es stehen zumindest bei mir in der Siedlung stehen auch immer mehr von diesen Fahrzeugen, aber es gibt auch gleichzeitig immer weniger Parkplatz bei mir in der Siedlung. Das heißt für mich, die Leute verkaufen ihre Autos nicht, sondern benutzen tatsächlich, wie du sagtest, die Sharing-Fahrzeuge dazu. Wobei es natürlich auch sein kann, dass die Jugendlichen von vor 8 Jahren jetzt alle 18 sind und mit diesen Sharing-Dingern rumfahren. Naja, oder du sagst ja, du bist 50 Meter vom S-Bahn-Ring entfernt. Das Geschäftsgebiet endet ja in der Mehrzahl der Fälle innerhalb des S-Bahn-Rings. Die fahren eben alle so weit, wie es geht, stellen die Kiste direkt am Bahnhof ab, wenn sofern am Parkplatz ist, und steigen dann in den öffentlichen Personennahverkehr. Was ja sogar systemimmanent ist. So soll es ja sein. Die Idee, ne? Ursprünglich. Ja, ursprünglich. Und die wurde dann weitergesponnen, die sogenannte letzte Meile. Ja, also derjenige, der mit dem öffentlichen Personennahverkehr anreist und sagt, oh, und jetzt muss ich aber noch 800 Meter laufen, bis ich da mit meinem schweren Gepäck zu Hause bin. Da kommt jetzt so ein Elektroroller da, so diese Tretroller. Diese Tretroller, ja. Diese grünen, die überall in der Gegend rumliegen. Funktioniert das denn? Also, weil da war ja auch die ganze Zeit das Problem, dass die Dinger eigentlich auch nur bis zum S-Bahn-Ring, also für alle, die außerhalb Berlins sind und zuhören, schaut kurz auf eine Karte von Berlin. Es gibt einen S-Bahn-Ring, der einmal um das Zentrum Berlins drumherum geht. Und das ist sozusagen die erweiterte Innenstadt. Aber außerhalb wohnen halt auch noch 1,5 Millionen Leute. Ja, nee, viel mehr. Mehr? Die Mehrheit wohnt außerhalb des S-Bahn-Ringes. Ah, okay. Der S-Bahn-Ring umschließt eine Fläche von etwa 88 Quadratkilometern. Ja. Und Berlin hat im Ganzen eine Fläche von knapp 900 Quadratkilometern. 900 sogar. Und zumindest als diese Tretroller eingeführt wurden, wo sich dann alle immer beschwert haben, dass die rumstehen, aber es beschwert sich keiner, dass die Autos, da war ja das Problem, du konntest die Dinge auch nur in der Innenstadt benutzen und wenn du irgendwie raus nach Alt-Tempelhof musstest mit der U-Bahn und danach noch 1,5 Kilometer weiter. Ging's nicht. Hast du so ein Ding? Na gut, aber Klappt das mittlerweile denn? Das ist ein systemimmanentes Problem. Alle Sharing-Anbieter, alle Sharing-Konzepte haben ein Geschäftsgebiet. Ja. Ja. Und in diesem Geschäftsgebiet legen irgendwelche Marketingstrategen fest, erhoffen sie sich eben eine maximale Rendite oder eine maximale Nutzung ihres Sharing-Angebotes. Wenn man jetzt das Geschäftsgebiet meinetwegen bis nach Ludwigsfelde ausdehnen würde, dann würde es mit Sicherheit Leute geben, die darauf zugreifen, aber zu wenig. Vor allen Dingen sehr wenige, die zurückfahren. Also du hättest wahrscheinlich dann so einen Effekt, dass über einen gegebenen Zeitraum alle x Stunden würde ein Roller dazukommen in Ludwigsfelde und der bliebe dann da. Dieser Effekt ist ja sowieso schon die ganze Zeit, nicht? Also morgens pendeln alle rein, auch mit Sharing-Mobilen, egal welcher Couleur. Und abends pendeln alle raus. Sprich, wenn du dann abends feststellst, dass der Kinobesuch mit deinen Kumpels gar nicht so lustig war wie gedacht, du dich mit allen zankst und doch nichts trinkst und dann mit dem Sharing-Auto wieder zurückfahren willst aus der Innenstadt in deinen Vorort, findest du nichts. Das stimmt, ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass gerade in den Abendstunden die Innenstadt vergleichsweise leer ist. Genau, da stehen alle an den Rändern. Ja. Das ist immer so eine Wolkenbewegung. Naja, das sind so die Schwachstellen des Ganzen, nicht? Tagsüber kommt man wahrscheinlich mit Sharing-Konzepten ganz gut klar. Allerdings ist es da voll überall, nicht? Und dann kommen hier so Geschichten, steht Werbung am Auto, pay for the ride, not for the traffic. Das ist Miles, da zahlst du für die Distanz und nicht für die Zeit. Genau, und die gehören übrigens nicht zu einem großen Autohersteller. Ja. Ja. Und kalkulieren da eben ganz, ganz anders. Angeblich soll das gut funktionieren. Also finanziell für den Anbieter. Mhm. Wer steht denn dahinter, weißt du das? Nee, weiß ich jetzt nicht. Der Produzent will was sagen, weil es jetzt keiner hört. Der Produzent wüsste ganz gerne, ob das mal jemand durchgerechnet hat, ob das denn tatsächlich funktionieren kann. Also was kostet ein Kilometer mit dem Auto fahren? Also, ne, eigentlich mit der Autofahrt steht ja bei, kannst du ja, es wird ja nicht nach Strecke, es wird ja nach Zeit berechnet. Aber nicht bei Miles. Außer bei Miles. Bei Miles, genau. Und da könnte man dann ja mal gucken, was kostet bei Miles ein Kilometer und was kostet ein Kilometer mit einem vergleichbaren Auto, wenn du es selber bezahlst, ne? Na gut, das ist also mit Sicherheit teurer. Das mit dem eigenen, ja, Moment. Die Zahlen wird ja immer, das wird ja immer erzählt, da kostet dann der Kilometer 30 Cent oder 1,30 oder 1,80. Allerdings gehen die Berechnungen immer vom Neuwagen aus, von einem Neuwagen mit Wertverlust, Vollkasko, Rückstellung für Ersatzbeschaffung und so weiter. Das ist also die sogenannte Vollkostenrechnung. Mhm. Das ist eine sehr seriöse Berechnung. Allerdings gibt es ja auch Alternativen. Also so wie ich zum Beispiel, ich kaufe mir immer einen Verbrauchtwagen, frickel mir den wieder zusammen. Ja, der kostet einen Bruchteil, der kostet auch einen Bruchteil von einem Pedelec zum Beispiel. Hab dann eben die normalen Fixkosten, Steuerversicherung und Reparaturen. Wenn man die jetzt ansetzen würde, die sind natürlich nicht über eine große Bandbreite quantifizierbar. Das ist immer ziemlich individuell. Dann kostet der Kilometer einen Bruchteil dessen, nicht? Dann ist ja auch viel billiger als so ein Sharing-System. Wobei diese Sharing-Systeme, die müssen ja mit Neuwagen kalkulieren. Ich werfe es ja auch niemandem vor, nicht? Aber wer jetzt auf den Cent guckt, also wer genau wissen will, welches Mobilitätsformat ist von der Kostenseite her betrachtet für ihn das Beste? Das sind wahrscheinlich die U-Bahnen, ne? Naja, und jetzt ab Juni sowieso erstmal, ne? Stimmt, nee, ab Juni fahren wir alle für 9 Euro nach Sylt. Ja, fahren wir alle für, ja, also ey, wer auf den Trichter kommt. Also ich würde sowieso im Sommer nicht nach Sylt fahren, auf gar keinen Fall. Ja. Ja, so schön die Insel ist, aber eben nicht im Sommer. Ist doch schön, den Bonzen Schreck einzujagen. Ja. Darum geht's doch. Die sowieso mit ihrem 911 da rumkruden, der da fest steht auf der Insel. Genau, das heißt, wenn er da fest steht, kann man schön drin schlafen, weil Zelten ist ja schwierig, wenn man mit einem 9-Euro-Ticket gekommen ist. Was es auch noch gab, ich weiß gar nicht, ob die noch arbeiten oder ob die mittlerweile eingestellt sind. Das war nicht Sharing, sondern das fand ich eigentlich das attraktivste Mobilitätskonzept für die Innenstadt, das war der Berlkönig. Also ja, im Grunde da geht es immer hin und her. Das ist ja so eine Art wie so Dolmusch. Ja? Also Dolmusch ist ja so eine, gibt es in Istanbul zum Beispiel, das ist so ein Winkbus, nicht? Der fährt eben eine Strecke und dann, wenn da einer steht, dann hält er an und weicht auch mal von der Strecke ab. Und genau, das Berlkönig ist halt ein Sammeltaxi eigentlich. Wenn man so will, waren immer so fünf, genau. also so Vitos mit fünf Sitzen, also sehr komfortabel alles auch gemacht. Der auch das Problem hatte, dass er eben in den Randbereichen Berlins eben nicht oder nicht oder nur zu kurz. Also und gerade da, wo ja auch der ÖPNV immer nur sehr lückenhaft vorhanden ist, da wäre er vonnöten, nicht? Aber das will eben niemand finanzieren. Und das fand ich eigentlich das Ideale, weil also die haben halt feste virtuelle Haltestellen gehabt, zwischen denen sie aber flexible Routen hatten. Und dann konntest du den halt rufen und bist dann an so einer variablen Haltestelle ein- und ausgeschieden. Und ich hatte halt das absolute Glück, dass eine dieser variablen dieser virtuellen Haltestellen war bei mir schräg gegenüber. Also das heißt, ich habe im Grunde wie ein Taxi rufen können. Ja, aber du bist wirklich prädestiniert oder eigentlich nicht prädestiniert dafür, weil du ja ohnehin schon im Innenstadtbereich wohnst, 50 Meter von der S-Bahn entfernt, hast sogar noch Parkplätze, die du nutzen kannst, also wenn du Glück hast. Du wohnst im Mobilitätsparadies. Ja, absolut. Aber all diejenigen, die das eben nicht tun, die irgendwo eben in unterversorgten Gegenden wohnen, denen bleibt eben nichts anderes übrig, als eine individuelle Mobilität mit einem eigenen Fahrzeug zu realisieren. Ist leider so. Ja, ja. Und Carsharing hin oder her, das hat sicherlich seine Bewandtnis, aber erstens ist es nicht besonders billig. Nee, das überhaupt nicht. Das ist ein teurer Spaß. Preiswert kann man es ja vielleicht noch nennen, weil wenn einem der Preis, der dafür zu bezahlen ist, es wert ist, dann ist das okay. Nee, das ist schon eine teure Veranstaltung. Ich meine, du zahlst irgendwas zwischen 30 und 40 Cent pro Minute. Mhm. Und wenn du tatsächlich mal tagsüber, also von da, wo ich wohne, also Neutempelhof, also wie nennt man das, Innenstadtrand, wenn ich von da aus irgendwie tagsüber in Prenzlauer Berg will, da kann es mir passieren, dass ich 45 Minuten mit dem Auto unterwegs bin, wenn nicht länger. Und dann hast du mal mit 25 Euro dabei, nicht? Das ist halt so. Und das ist ungefähr, also sagen Freunde von mir, die das benutzen, es liegt immer so im oberen Drittel des Unterschiedes zwischen Nahverkehrsticket und Taxifahren. Das ist billiger als ein Taxi, aber mindestens dreimal so teuer wie ein Mobilitätsticket. Es ist signifikant billiger als ein Taxi. Also das sind, ich war letztens Freunde im Friedrichshain, so Richard-Sorge-Straße da die Ecke. bis zu mir nach Hause mit einem Taxi über 20 Euro und mit einem, und abends dann, und abends mit einem Carsharing ein knapper Zehner. Naja, also, ne, da locker, haben wir's ja. Also locker die Hälfte. Naja, und ÖPNV wäre halt, was kostet mittlerweile ein AB-Ticket? 3,30, glaube ich. 3,30 oder was. Der Produzent hat schon wieder eine Frage. Prozent hat gerechnet. Ich wollte wissen, was ist günstiger, dass ich nach Minuten zahle oder nach Kilometer? Ja? Und hab mir jetzt mal hier in Berlin eine 8 Kilometer weite entfernte Location genommen und hab's jetzt mal an 2 Beispielen durchgerechnet. Traffic jetzt. Also wie lange bist du jetzt unterwegs? Kommst ungefähr aufs Gleiche hinaus. Also hier deine 29 Cent pro Minute plus die anderen, wo du irgendwie 89 Cent. Ja, man hat ja in Berlin eine Durchschnittsgeschwindigkeit, also bei einem normalen Verkehrsaufkommen, die liegt irgendwo, glaube ich, bei 27 Kilometer pro Stunde. Was ist denn normales Verkehrsaufkommen? Ja, also kein Stau und okay. Also das, was keine jetzt Baustellen. So Samstagnachmittag 2:30. Ja, ja, so ganz normal. Ne? Mhm. Also da ist zwar ab und zu mal eine Ampel, aber es ist eben kein Lieferverkehr, keine zweite Spurparker etc. Ne? Aber das hast du ja, das ist ja... Das geht dann Samstagnachmittag 2:30, aber ansonsten geht das nicht. Nö, weil natürlich nicht. Der Verkehr in Berlin ist ja mittlerweile, also ich merke, das ist ja, ich merke das ja als Motorradfahrer. Der Verkehr in Berlin ist werktags, insbesondere wenn dann auch noch der Berufsverkehr noch irgendwie selbst in den Nachwehen oder im Vor, ne, das ist mittlerweile ist der Verkehr derart dicht, dass du noch nicht mal mehr mit einem Motorrad dich ordentlich durchmogeln. Meine Worte. Das ist totaler Wahnsinn. Also meine Worte. Du stehst inzwischen mit einem Motorrad, stehst du genauso fest. Ja. Und das ist ziemlich ätzend. Das ist total frustrierend. Und ich fahre mittlerweile tatsächlich sehr oft, also wenn ich weiß, ich fahre werktags, wo viel Verkehr ist, durch die Innenstadt. Fährst du nur noch über den Bürgersteig? Nee, da fahre ich mit Maske. Mit Maske? Ich fahre mit Maske. Ich habe so ein, es gibt so ein, eine Freundin von mir stellt so Schals her. Das sind so Schlauchschals. Auch richtig mit so einer Nasenklemme kannst du hinten zuziehen. Mhm. Also kannst du ja übers Gesicht ziehen, hast dann auch so eine Gummierung hier an der Wange, so dass es abschließt. Das Ding ist sogar FFP2-Filter. Aha. Und in diesem Schlauchschall ist zur Hälfte, so vorne rum, ein Filtervlies eingebaut. Sodass du halt nicht wie bei diesen normalen Corona-Masken, die wir jetzt hatten, nach vorne durch die Maske atmest, sondern du atmest einfach in diesen Schal. Und zwar in den gesamten Schal. So dass du hast praktisch keinen Atemwiderstand, kein gar nichts. Und dadurch, dass das ein FFP2-Filter ist, hast du diese ganzen Abgase, die werden zum großen Teil werden die rausgezogen, sodass es mir dann teilweise schon mal passiert ist, dass ich zwar an der Ampel im Stau stand, aber die Metzgerei riechen konnte, die an der Seite war, weil die Aerosole aus den Autos weniger war. Haben wir irgendeinen Markennamen gehört? Nee, nicht, sonst wäre es ein Werbeblock. Sonst wäre es ein Werbeblock. Ja, alles klar. Na gut, aber das kann ich empfehlen. Also wenn du viel Motorrad fährst, wirklich so eine, es gibt auch andere Masken, es gibt auch so Feinstaubmasken, die man sich da drauf macht. Aber ich glaube, das wäre jetzt gar nicht das, glaube ich sofort, interessiert mich auch, aber was mich viel mehr stört, ist diese kochende Hitze vom Motor, die einem da entgegenschlägt und da ist ja nichts zu machen. Und außerdem, der wird heiß. Ja, wenn die Kühlluft fehlt, also mein Motorrad hat ja eine Luftkühlung und die ist einfach nicht da, die Kühlluft, kein Fahrtwind, wenn man da steht. Also gut, wir schweifen. Also mein Motorrad ist ja eine Viertakt-Vespa, eine große, die hat eine Wasserkühlung, Flüssigkeitskühlung. Ja, aber es gibt genau einen Moment, in dem dieser Lüfter überhaupt anspringt. Und das ist, wenn ich durch die Berliner Innenstadt im Berufsverkehr fahre. Ansonsten. Das heißt auf Deutsch, nach dem Vespa-Kühlalgorithmus ist es da voll. Ja, genau. Ja. Und da wäre jetzt auch mal die Frage, ob, wenn man wirklich sagen würde, altes Thema, autofreie Innenstadt oder autoarme Innenstadt, also das kommt ja sonst hast du ja sofort für die, aber die Handwerker, ja, die dürfen. Also alles was Dienstleistung ist oder Dienst an anderen ist, darf. Und wenn du sagen würdest, wir machen aber ansonsten die Innenstadt autofrei und stellen hier nur eine solche Carsharing Flotte hin. Denkst du, das würde sich dadurch auflockern oder auflösen? Tja, das ist die große Frage. Wer fährt heute tagsüber mit dem Auto in der Innenstadt spazieren. Also nicht spazieren, sondern wer fährt da rein tagsüber? Ortskontrollfahrt. Okay. Ja, Ortskontrollfahrt. Guck mal, also würden alle im Berufsverkehr morgens und nachmittags würden alle fahren wollen. Naja, und vor allen Dingen wohin? Nicht? Denn, also ich glaube, dass diejenigen, die heute tatsächlich in den Spitzenzeiten mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs sind, die müssen so weit fahren, dass sie mit einem öffentlichen Personennahverkehr keine sinnvolle Alternative finden, rein zeitlich betrachtet. Glaube ich. Hinzu kommen natürlich die Klempner und brauchen wir gar nicht drüber reden. Klar. Ja, und also jeder, also davon bin ich wirklich fest überzeugt, schließe mich da ein, jeder, der tagsüber eine sinnvolle Möglichkeit hat, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn zu fahren, macht das auch. Er kriegt keinen Parkplatz. Glaube ich nicht. Meinst du? Also das ist, also ich weiß es nicht. Ich bin da natürlich auch voreingenommen. Ich bin ja Mobilitätsfeind, wie wir alle wissen. Ja. Und wenn ich mich dann mit dem Auto oder mit dem Fahrrad dann so dran vorbei mogel oder ganz offiziell auch vorbeifahre oder legal vorbeifahre und in die Autos so reingucke, ich habe nicht den Eindruck, dass das Leute sind, die gerade ohne Not. Na, aber ich sage ja, andersrum. Ich glaube, dass es Leute sind, die ohne Not in diesem Auto fahren. Ja, aber also das ist halt schwer zu sagen. Ja, das Berliner Kennzeichen, und es kann halt sein, dass sie trotzdem irgendwo. Die können ja irgendwo Reinickendorf Nord wohnen, ja, ja. Und müssen oder naja gut, also es ist reine. Das muss doch eigentlich auch. Hast du sowas schon mal gesehen? Also dieses so Carsharing ist eine super Sache. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber du musst natürlich auch ein Angebot finden. Hat das schon mal jemand ausgerechnet, was es denn uns alle, also die Gemeinschaft kosten würde, das auch an die Ränder zu verlagern oder vielleicht sogar verstärkt an die Ränder zu verlagern, um die Innenstadt zu entlasten? Also ein Fördermodell haben, nicht? Na, ich hätte da ja ein Interesse dran. Also ich als Innenstadtbewohner hätte ja ein Interesse daran, dass weniger private Pkw unterwegs sind und die Leute vielleicht sagen, dann fahre ich halt mit meinem Sharing-Gedöns zum Bahnhof und sonst wie weiter. Naja, aber guck mal, also da kommt ja wieder mein Modell von der Mobility Flat. Ja. Ja, die so ähnlich wie die Rundfunkgebühr ist. Jeder zahlt. Beitrag. Richtig, Beitrag, ja. Rundfunkbeitrag. Also der Mobility-Beitrag, Mobilitätsbeitrag, jeder zahlt in Höhe, weiß ich nicht, vielleicht ein Beitrag, der so hoch ist wie jetzt die Netzkarte oder die Umweltkarte. Heißt die so? Ja, Umweltkarte. Heißt die immer noch so? Ich weiß es gar nicht. Ja, Jahreskarte halt. Ja. Ja, Jahreskarte. Früher hieß die immer Umweltkarte, kostete 99 Mark. Früher hieß die Umweltkarte und du durftest das Fahrrad nicht kostenlos mitnehmen. Das hat mich immer am meisten aufgeregt. Doch, zu Anfang schon. Ach komm. Ja, ganz ja, da kostete sie 60 Mark und du durftest das Fahrrad mitnehmen. 60 Mark zu Anfang und man durfte das Fahrrad ist aber noch aus der Zeit, wo du auch mit einem Einzelticket AB 2 Stunden Rundrück- und Umwegfahrten durftest. Genau. Das waren geile Zeiten. Da habe ich hier in der Solms gewohnt und konnte dann Gneisenaustraße in die U-Bahn. Zum KDW, Stunde Shopping, wieder in die U-Bahn, zurück auf ein einziges Ticket. Das waren goldene Zeiten. Ja, siehst du? Und das Problem die waren ist, aber, die zu waren, diesen Zeiten konntest du aber auch ohne Stau und ohne alles hier in Berlin mit dem Auto fahren. Stimmt. Na gut, aber ich meine, wenn man jetzt also mit einem richtigen Geldtopf eine moderne, zeitgemäße, allen Anforderungen gerechte Mobilität kreieren wollte, könnte man das so machen, wie du sagst. Ne? Dann müsste natürlich die Flotte aufgebläht werden und da muss sicherlich wesentlich mehr Intelligenz rein und dann brauchte man Yelby 2.0. Yelby ist, multimodal. Die multimodale Mobilitäts-App unter dem Deckmantel der BVG. Was übrigens sehr schön ist, das Ding heißt halt, also es ist halt so richtig piefig berlinisch. Mhm. Das Ding heißt halt Yelby, weil der Bus der große Yelby ist. Der große Yelby. So. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen mit offenen Ohren so durch die Innenbezirke Neukölln, Kreuzberg und so läufst und dann mal Ausländern oder ausländischsprachigen Menschen dabei zuhörst, wie sie über dieses Ding reden, die benutzen dann alle einen Dienst, der nennt sich Jelby. Und für die klingt das zwar nach irgendeinem Kunstwort, aber total okay. Ja. Und für jeden aus Berlin so wie, ah, oh fuck, wir sind immer noch in den 70ern. Nö, du hast, fand ich nicht. Nicht? Du bist ja Kölner. Ja. Und ich sage jetzt einfach mal, dir spreche ich da ein Urteil ab. Ja. Aha. Du kannst vielleicht annähernd akzentfrei Berlinern. Mhm. Richtig akzentfrei. Ich kann gut genug Berlinern, um euch zu verarschen und dafür reicht's doch. Gut, okay. Wer denn sich anzieht. Jedenfalls. Oh, hast du Yelby mal benutzt denn? Na klar. Noch nie. Also funktioniert das? Jo. Ja, ich hab's. Und da sind ich benutze es zwar nur für die BVG selber, aber. Okay. Und ist da alles drin? Da war schon mal mehr drin. Ja. Ja, also es ändert sich auch. Interessant fand ich nur, dass, glaube ich, irgendein litauischer Truppe hat die geschrieben. Diese App. Ja. Also da war wieder in Deutschland offenbar wieder keiner in der Lage und BVG intern schon überhaupt nicht. Es musste also eingekauft werden. Ja, aber Problem, es ist gut. Das Problem ist, in Deutschland macht sowas dann Telekom oder Accenture. Das dauert 7 Jahre, wird 3-mal so teuer und hinterher funktioniert es nicht. Ja, das genau. Ist so, aber Yelby funktioniert. Und so, also genau das brauchte man ja auch. Und als ich noch ein bisschen mehr Interesse an Carsharing-Modellen hatte, da gab es damals auch, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, eine App, wo alle Carsharing-Anbieter in einer App drin waren. Das gab es auch mal. Ja, und man konnte aus dieser App heraus auch buchen. Also du konntest draufdrücken und dann ist das Ding eben 10 Minuten oder eine Viertelstunde lang für dich reserviert gewesen. Okay. Und das gibt's jetzt nicht mehr, weil natürlich jeder Anbieter die Datenhoheit für sich beansprucht. Ja, ne? Ja. Und das stört so ein bisschen. Nicht? Also in Mobilitätsfragen und Mobilitätsphilosophie ist die Diskussion um Daten störend. Ich sage jetzt nicht sinnlos, aber auf jeden Fall störend. Nicht? Datenschutz, Datenhoheit, Daten auswerten, Data Mining etc. etc. Ich kann mir überhaupt immer nicht vorstellen, dass in diesen Daten, also dass diese Daten so viel Geld wert sind, dass es für die Firmen tatsächlich wertvoll ist, den Menschen auf den Keks zu gehen damit. Weil eigentlich würde es, weißt du, es ist ja so, also du, ganz bestimmt. Ich kann es mir leisten, ja. Mhm. Ich wäre ja durchaus bereit, 50 Cent mehr zu bezahlen, wenn es dafür einfacher funktionieren würde. Ja. So. Gut, sofort, ne? Ja. So. Ja. Aber jetzt, es scheint mehr zu sein als 50 Cent. Lass es 1 Euro, zahle ich halt auch. Mhm. Meinetwegen auch pro Buchung oder sowas. Dafür macht ihr diesen ganzen Datenquatsch nicht. Ja? Sondern lasst mich einfach anonym oder wie auch immer. Das. Vielleicht hört ja einer zu und sagt, hey, gute Idee, was der Kleine hat, wenn man ein neues Produkt kreiert. Nee, vielleicht hört ja mal einer zu, der mir das mal vorrechnen kann, der sagen kann, die Daten, die du produzierst mit einer so einer Buchung, sind so und so viel Euro wert, sodass die Buchung so und so teurer werden müsste, wenn du diese Daten nicht produzieren wolltest. Weil das muss da ja irgendeinen Zusammenhang geben. Oder aber es ist auch der übliche Voodoo, dass ja, nein, wir sammeln jetzt erstmal die Daten und dann gucken wir mal, früher oder später werden wir reich damit. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind diese anderen Sharing-Dienste, die ich eigentlich wesentlich interessanter finde als Carsharing, und das sind die Roller. Und zwar nicht die Tretroller. Ach so, du meinst. Also auch die Tretroller, aber den fahre ich nicht, weil ich bin alt. Die Aufsitzroller. Aufsitzroller, genau, diese 50er. Das finde ich wirklich sehr, sehr attraktiv, weil du hast damit noch nicht mal mehr irgendwie ein Parkproblem. Du kommst annähernd gut durch die Stadt. Also, dass sie nur 45 km/h fahren können, das ist ein Problem. Na gut, aber das haben ja alle alle Roller, alle 50 die mit Versicherungskennzeichen fahren. Das ist tatsächlich ein Problem, auf den meisten Strecken nicht, aber sobald du dann irgendwo, wo bist so, Frankfurter Allee, so die großen Achsen. Da merkst du dann schon, dass du so ein bisschen zum Verkehrshindernis wirst. Da würde ich mir wünschen, dass die Dinger einfach ein bisschen schneller werden. Genau, und diese Carsharing-Konzepte mit den Aufsitzrollern, so nenne ich die mal, die gehen natürlich mehr an, back to the roots. Das ist eben klein, leicht, raumökonomisch, auch billig. Also es ist ja natürlich viel, viel billiger, so ein Fahrzeug hinzustellen, betriebsbereit zu halten als ein Auto. Obwohl die, glaube ich, auch nicht wirklich billiger zu mieten sind als ein Auto. Ne? Nee, aber die machen ja auch Plus. Ne? Ah, verstehe. Die verdienen auch Geld. Und da ist das richtig, was ich da richtig interessant finde, sind, es gibt ja im Moment 3 Anbieter, glaube ich, hier in Berlin. Tier, die haben diese Gogoro-Roller, die ich ja eigentlich vom Fahrverhalten am schönsten finde, weil die haben so ein bisschen so einen Kick. Ich nenne das immer, das ist der einzige Roller, der hat hui, wenn du damit fährst. Naja, aber der ist immer noch gedrosselt, ne? Das sind eigentlich 70, also analog 70 km/h, ne? 125er. So. Dann gibt's die diese Schwalben, die Elektroschwalben von, wie heißen die? Habe ich vergessen. Und was ich besonders interessant finde, Felix, diese grünen Roller. Die mit der Kältedecke, ne? Genau. Mhm. Diese Kältedecke, die kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ja seit dem 16. Lebensjahr bin ich ja Rollerfahrer. Ja, und die gab's ja damals als Serienzubehör bei der Schwalbe auch. Ne? Ach komm, ich hab die Dinger immer nur gesehen, hab gedacht, boah, ich weiß ja nicht. Und bin jetzt, als es kalt war, habe ich gedacht, also ich hab eine Jacke, eine Winterjacke, die ist, ich schwitze darin bei -5 Grad, so dicht und dick ist die. Dann habe ich gedacht, ach komm, probiere ich jetzt mal aus. Hab mir die dicken Handschuhe angezogen, hab meinen eigenen großen Integralhelm mitgenommen, weil der ein bisschen dichter ist, und hab mich unter so eine Decke gesetzt auf so einem Roller. Das ist auch im Winter überhaupt kein Problem, mit so einem Ding zu fahren, wenn die Beine da unten warm gehalten werden. Das fand ich wirklich eine erstaunliche Erkenntnis. Ja, trotz allem wirst du jetzt da keine 50 Kilometer auf Landstraßen abreißen, mit 45 km/h. Nee, aber mit 70 würde ich das auch noch. Ja, na gut, aber ist die Frage, irgendwann wird einem doch kalt. Ja, gut, das glaube ich. Wobei, nicht, wenn du dann wieder so eine Vespa fährst wie ich, die dummerweise nicht elektrisch ist, aber wo der Kühler auslässt. Die Abwärme des Motors eben den Raum unter der Heizdecke oder der Kälteschutzdecke auch noch auf. Das würde funktionieren. Aber grundsätzlich finde ich diese Konzepte viel, viel besser als Auto-Sharing-Konzepte. Jetzt könnte man sagen, okay, im Auto kannst du eben zu viert sitzen, dann relativieren sich die Kosten wieder. Aber wie viele sitzen da wirklich zu mehr als einer drin, ne? Naja, wie in allen Autos. Und so Aufsitzroller, egal ob Verbrenner oder Elektro, ist in meinen Augen der wahre Sharing-Kick. King. Ne? Ja. So müsste es sein. Und selbst wenn es regnet, also das ist ja gerne ein Argument, auch ja, man kann nicht immer mit dem Fahrrad fahren, was ist, wenn es regnet? Ja, dann kauf dir eine Regenjacke. Mhm. Das funktioniert ja auch. Das ist ja eigentlich das Faszinierende irgendwie, dass wenn du, sobald du mal mit einer ordentlichen Regenjacke auf so einem Ding gesessen hast, Fahrrad oder Kraftrad, macht der Regen auf einmal auch nichts mehr aus. Das ist eigentlich eine total faszinierende Sache. Also das Leben. Hoch, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Und das Leben könnte halt so viel unanstrengender sein, wenn man sich nur so fortbewegt, weil du hast halt alleine diese Parkplatzsuche. Ich muss irgendwann mal ausrechnen, wie viel Parkplatz. Ja gut, pass auf, Parkplatz. Das ist interessant im Sharing-Zusammenhang. Ja. Da gibt's ja einmal, kannst du ja in Parkraum bewirtschafteten Zonen, da ist ja die Parkgebühr, die ist ja mit drin. Ja. Du musst die Kiste da also nur hinstellen und musst dich um nichts kümmern. Jetzt gibt's aber natürlich Gegenden, wo trotz allem keine Parklücke frei ist. Mhm. Und wo, oder überhaupt, wo kein Platz ist, um das Auto hinzustellen. Da machen viele dann entweder Prinzip Hoffnung. Ja. Ich stelle das Ding jetzt einfach hier auf die Kreuzung. Ja, und hoffe, dass gleich später wird einer kommen, den wieder wegnehmen, bevor die Bullen kommen. Genau, also ich meine, damit hat man ja das gleiche Problem auch wieder. Nicht? Denn in vielen Fällen geht es ja gar nicht um zu volle Straßen auf dem Weg dahin, sondern man hat eben die Abstellproblematik. Ja. Zumal die ja benutzt wird als Hebel von der Politik, um die Anzahl der Autos klein zu kriegen. Ich weiß ja, ich bin ja gar nicht mal so sicher, ob nicht wir selber, also wir Autofahrer selber, da auch einen guten Teil dazu tun. Weil mein Auto ist jetzt 4,95 Meter lang. Mein Fiesta war, glaube ich, 3,85 oder so. Na gut, ne? Kommt ja hinzu, also dass die Kisten immer größer, total fett sind. Ja, jetzt werden die Parkgebühren wenigstens in Berlin höher werden, aber ist ein bundesweiter Trend, nicht, dass der öffentliche Raum eben teurer werden muss, was ja so total nachvollziehbar ist, ist eben unpopulär. Ja, das wird aber wiederum die Sharing-Kosten auch hochtreiben, logischerweise. Ja, die müssen das zahlen, ne? Das ist auch nicht so, dass die müssen Zuschuss die, von die, der Kommune. Nee, die zahlen irgendeine Pauschale dafür und nicht wenig, nicht? Also, deswegen wird eben Carsharing auch teurer werden. Wo du sagst, dieses Aufsitzroller-Sharing ist super. Ich bin selten ein erbärmlicheres Fahrzeug übrigens gefahren als diese Felix-Roller. Ich weiß nicht, wie die gedrosselt haben. Das macht sowas von keinen Spaß mit den Dingern zu. Also du bist langsamer als ein 50er Verbrennerroller damit. Also im gesamten Anzug und so, jetzt bin ich sehr schwer, vielleicht liegt's daran, aber falls du da jemanden kennst, sollte man mit denen vielleicht nochmal sprechen. Na gut, wenn du da jetzt was verändern wolltest, dann müsste man die Betriebserlaubnis ja neu beantragen. Nee, die haben ja mehrere Fahrstufen. Also diese Schwalben haben ja auch mehrere Fahrstufen. Ich vermute mal, Felix hat einfach die schwächste Fahrstufe eingestellt, damit der Akku am längsten hält. Naja. Weil kann man machen, aber da liegt du bist eben nicht Eigentümer des Fahrzeugs, du nutzt es nur. Und das hat eben auch so eine Nachteile. Für mich ist ja der Hauptnachteil bei Carsharing, ich habe ja mein Auto immer als fahrbare Hosentasche, wo eben alles, was man so braucht, drin ist. Wenn du mich mal mitnimmst, warte, ich muss hier noch räumen. Erstmal die Werkzeugkoffer vom Beifahrersitz räumen. Ne? Ja, aber wo soll man den Scheiß denn lassen, nicht? Und in dem Moment, wo man ihn ausräumt, hatte ich gerade wieder gestern, da wollte meine Frau mitfahren, haben es ausgeräumt in den Keller gestellt. Und kaum war ich da angekommen, wo ich wollte, brauchte ich das Werkzeug. Es war aber im Keller. Wir werden dir mal ein Schweizer Messer schenken. Sag mal, was ganz anderes. Du sagst gerade, du bist ja nur Nutzer des Fahrzeugs. Ich habe es gerüchteln hören, dass wenn du einen Tesla gebraucht kaufst, kaufst du nicht automatisch auch die Nutzungsrechte an der Software dieses Fahrzeugs, sondern die bleiben beim Ersterwerber. Auch wenn du ihn neu kaufst. Du hast keinen Einfluss auf die Software. Nee, ich meine, aber das heißt, Tesla kann jederzeit hingehen und sagen, ach nee, wir verkaufen jetzt lieber Versicherungen als Autos und dann schalten die alle Autos ab. Du, gab's ja schon, ne? Gab ja damals, als der erste Zoe, glaube ich, rauskam und diese Mietbatteriemodelle dabei waren, wenn man seine Miete nicht bezahlt hat, dann wurde auch over the air wurde das Auto abgeschaltet. Okay, da kann ich ja noch nachvollziehen, aber wenn ich da so ein Auto für 50.000 Euro gekauft habe, dann gehe ich doch eigentlich davon aus, das ist jetzt meins. Du gehst davon aus, du hättest vielleicht den Vertrag lesen müssen, bevor du unterschreibst. Nicht? Ja, aber mein Transit, der gehört ja auch mir und der hat weniger gekostet als ein Tesla. Na gut, dann sind die Vertragsbedingungen dann offenbar andere. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was in einem Kaufvertrag über ein Fahrzeug von Tesla steht. Aber es ist ohne weiteres möglich, dass Eigentumsrechte an der Hardware ohne weiteres bestehen, aber nicht an der Software, die da aufgespielt ist, zumal die sich ja ständig ändert. Jetzt kriege ich langsam Angst, dass irgendwann der Ford-Händler vorbeikommt und sagt, so, gib mal Getriebe her, Freundchen. Ja, also guck nochmal als Kleingedruckte. Andreas Kessler, Holger, mach's gut.